Ich möchte dich heute einladen zu einer ganz besonderen Meditation. Dazu suche dir bitte ein Plätzchen, an dem du dich gemütlich hinlegen kannst, also nicht sitzen, sondern liegen. Deck dich zu, damit du nicht auskühlst während der Meditation. Und dann kann es losgehen. Wenn du noch nicht so weit bist, dann drücke gerade auf die Pause-Taste und komme wieder zurück, wenn du alles vorbereitet hast. Nun lade ich dich ein, deine Augen zu schließen und tief und bewusst einzuatmen. Ganz tief bis in deinen Bauch hinein und durch den Mund ausatmen. Atme wieder durch die Nase ganz tief ein und achte darauf, dass du die Luft bis tief in deinen Bauch hineinatmest und beim Ausatmen durch den Mund alles ausatmest, den letzten Atem aus der Lunge hinauslässt. Und noch einmal einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Und nun finde deinen eigenen Atemrhythmus und folge einfach nur deinem Ein- und Ausatmen, ganz bewusst. Und sinke mit jedem Ein- und Ausatmen tiefer und tiefer in deine eigene Mitte hinein. Fühle, wie du in dir ankommst. Spüre, wo genau der Punkt ist in dir, wo du ankommst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Fühle einfach nach, wo dein persönliches Zentrum momentan sitzt. Sitzt es mehr im Bauch oder vielleicht mehr im Herzen? Fühle und komme ganz in dir an. Lass dich tiefer sinken, so wie in einem weichen Sofa. Komme in dir an. Und fühle jetzt auch mal die Unterlage unter dir. Das, worauf du liegst. Fühle das unter dir. Spüre alle Teile auf, die deinen Körper berühren von der Unterlage. Sei ganz genau und präzise und fühle in jeden Bereich hinein. Und vergiss nicht zu atmen. Und während du einatmest und ausatmest, lasse dich immer tiefer sinken und fühle die Auflage unter dir immer deutlicher. Und nun bitte ich dich, dich darauf zu fokussieren, wie dein Atem in deinen Körper hineinfließt und wieder hinausgeht. Und bei jedem Ausatmen fokussiere dich darauf, dich zu verbinden mit dem, was über dir ist. Folge deinem Ausatmen ganz bewusst. Und mit jedem Ausatemzug verbindest du dich mit den Molekülen und den Elementarteilchen um dich herum. Atme sie ein und wieder aus. Und sei dir bewusst, dass das ein Vorgang der Kommunikation ist. Du kommunizierst durch deinen Atem mit allem, was um dich herum ist. Du bist Teil des großen Ganzen, alleine dadurch, dass du atmest. Du tauschst Substanzen aus deinem Inneren mit dem Äußeren. Ein Hinein und Hinaus findet alleine über diesen Weg statt. Aber sei dir bewusst, dass du auch über andere Organe und Oberflächen deines physischen Körpers im ständigen Austausch mit dem, was ist, bist. Du bist Teil des großen Ganzen und nicht ein in sich geschlossenes System, was nichts austauscht, sondern du bist alles, was ist, und alles, was ist in dir, wie im Kleinen, so im Großen. Und atme weiter ganz bewusst in deinem Rhythmus. Aber sei dir bewusst, dass du kein geschlossenes System bist, sondern im offenen Austausch mit allem, und zwar mit allem, was ist, bist. Du bist ein Teil des großen Ganzen und somit mit allem, was existiert, verbunden. Werde dir dessen bewusst und stelle dir vor, dass alles, was durch dich in diese Welt gebracht wird, einen Einfluss hat auf alles, was ist. Wir sind im Austausch mit dem großen Ganzen, in der Kommunikation. Du bist nicht ein geschlossenes System. Alles, was in dir generiert wird, hat einen Effekt auf das große Ganze. Das, was du ausscheidest über deine physischen Organe, hat einen Einfluss auf das große Ganze. Spüre, dass du ein Teil bist. Fühle, was das mit dir macht. Lasse dich auf das ein, was du wirklich bist. Aber auch deine Gedanken sind im stetigen Austausch mit allem, was ist. Denn deine Gedanken sind nichts anderes als Wellen und Frequenzen, die du aussendest. Und das, was man aussendet, das kann empfangen werden. Sei dir bewusst, dass es Menschen gibt, Wesen gibt, Tiere gibt, Pflanzen gibt, die das empfangen. Du kannst deine Gedanken nicht für dich behalten. Sie sind nicht in einem geschlossenen Raum abgesperrt und nur für dich zugänglich. Sei gewiss, dass es Menschen gibt, die bereits in der Lage sind, deine Gedanken zu empfangen. Aber du bist auch in der Lage, Gedanken zu empfangen. Vor allem mit den Menschen, mit denen du dich sehr emotional verbunden fühlst. Manchmal braucht es keine Worte. Das hast du auch schon erlebt. Kommunikation zwischen Menschen, die emotional sehr stark verbunden sind, braucht keine Sprache auf physischer Ebene. Es sind die Frequenzen, die wir austauschen, die nonverbale Kommunikation. Das sind Dinge, die auch wissenschaftlich erwiesen sind. Das morphogenetische Feld ist ein Beleg dafür. Telepathie ist nichts Esoterisches. Das ist etwas, was wir alle können, weil wir verbunden sind mit dem großen Ganzen. Atme in deinem Rhythmus und sei dir gewiss, dass alles in deinem Körper mit allem außerhalb deines Körpers verbunden ist. Und dass alles, was du bist, auf Körper, Geist und Seelenebene miteinander in Verbindung steht. Du bist nicht nur dein Körper, du bist mehr als das. Und alles steht mit allem im ständigen Kontakt. Spüre das. Spüre, wie es sich anfühlt, wenn du dir dessen bewusst wirst, welch ein Potenzial, welche Schöpferkraft steckt in dir. Wenn du alles mit allem wieder verbindest, aktivierst du dein Potenzial. Trenne nicht mehr, sondern verbinde. Verbinde und werde eins mit allem. Und nun bitte ich dich, mit auf die Reise zu gehen. Noch weiter ins große Ganze hinein. Lasse dich ein auf eine kleine Reise ins große Ganze. Und atme noch einmal tief ein und aus. Und stelle dir vor, wie du durch deinen Atem ein Raumfahrzeug betreibst. Alleine dein Atem ist der Antrieb dieses Fahrzeugs. Lasse dich hinaufbefördern in eine Welt, in der du bisher noch nicht warst. Atme dich ins große Ganze, atme dich ins Universum. Und lasse dich treiben in der Unendlichkeit des Kosmos. Und lasse dich überraschen, wo es dich hintreibt. Fühle, wo du dich hingetrieben fühlst. Spüre, ob du so etwas wie Verbundenheit fühlst zu bestimmten Planeten oder Sternen. Treibe zwischen ihnen umher und docke dort an, wo es sich hinzieht. Um nur ein paar Namen zu nennen, fühl einmal hinein, ob sie etwas mit dir machen. Und sei aufmerksam, welche Gefühle sich zeigen. Sei aufmerksam, welche Bilder sich vielleicht vor deinem inneren Auge auftun, wo du dich hingezogen fühlst oder vielleicht abgestoßen fühlst. Und atme, um dein Fahrzeug weiter anzutreiben. Du brauchst nicht mehr als deinen Atem. Das ist alles, was du brauchst. Und nun, schau, wie du in Resonanz gehst zu folgenden Namen. Arcturus, Sirius B, Sirius A, Jupiter Orion. Plejaden, Uranus, Neptun, Mars, Saturn, Lyra, Pluto. Sonne, Mond, fühle, fühle. Und fühle. Es geht nur darum, zu fühlen. Und spüre, ob sich etwas zeigt vor deinem inneren Auge. Und lasse es zu, was sich zeigt. Stoße es nicht weg. Und atme, atme, atme in deinem Rhythmus. Atme, atme, atme, das ist deine Art, dich mit allem auszutauschen. Bringe dich ein ins große Ganze, du bist ein Teil, du bist wichtig, Du bist wichtig fürs große Ganze. Und das große Ganze ist wichtig für dich und für alles, was in dir ist, auch für deine Zähne. Atme alles, was ist, in deine Zähne hinein. Tausche alles aus. Gib ihnen alles, was ist. Stell ihnen alles zur Verfügung, was sie brauchen. Es ist alles da. Nimm es dir, nimm es und gib es genau an die Stellen, die es am meisten brauchen, in dir. Und wahrscheinlich sind es gerade deine Zähne. Lasse sie Teil sein des großen Ganzen. Gib ihnen alles, damit sie sich nehmen können, was sie brauchen. Und nun atme dich wieder zurück. Mit deinem wunderbaren Gefährt atme dich zurück auf diese Erde. In diesen Körper, in diese Verbindung und Einheit von Körper, Geist und Seele. Atme dich hinein und komme an in dir, komme nach Hause und fühle die Unterlage unter dir, spüre, genau, wo du aufliegst. Atme noch einmal tief ein und aus und komme wieder in dir an. Spüre dich, nimm dich wahr. Atme, atme, atme, so viel du willst. Lächle, lächle, während du in dir ankommst. Du bist zu Hause. Du bist hier und jetzt. Und wenn ich bis drei geatmet habe, öffnest du deine Augen und bist wieder frisch und erholt im Hier und Jetzt. Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen zurück. Schön war's mit dir. Ich hoffe, es war auch für dich schön.